Der Rat für internationalen Kim Il-sung-Preis beschloss jüngst, Alexander Andrejewitsch Prohanow, dem Chefredakteur des russischen Zeitungsverlags Zawtra, der durch schriftliche Tätigkeit zum Aufbau eines starken Russlands, der Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt und zur Arbeit für den Frieden und die Freundschaft zwischen den Ländern und ihre Geschlossenheit, den Fortschritt und das Gedeihen groß beigetragen hatte, den internationalen Kim Il-sung-Preis zu verleihen.